Bis Ende des Jahres soll die 4 Meter hohe Mauer in Calais fertiggestellt sein. Das sagte Innenstaatssekretär Robert Goodwill heute in London. Die Bauarbeiten sollen nach seiner Aussage sehr bald beginnen. Vereinbart haben die britische und die französische Seite den Bau dieser Mauer bereits im Frühjahr. Sie soll auf 1 Kilometer Länge beide Seiten der Hauptstraße zum Hafen von Calais abschirmen. Glatte Betonwände sollen es erschweren, sie zu erklettern. Immer wieder versuchen Migranten aus dem benachbarten sogenannten Dschungelflüchtlingslager auf Lastwagen aufzuspringen, um auf diesem Weg über Fähren oder durch den Eurotunnel nach Großbritannien zu kommen, trotz der Sicherheitszäune, die entlang der Straße bereits stehen. Ebenso wie diese Zäune finanziert London auch den Bau der Mauer. Die Kosten dafür werden auf knapp 2,5 Millionen Euro geschätzt. Ein britischer Speditionsverband kritisierte das Vorhaben als Verschwendung von Steuergeld. Das Problem werde damit nur verlagert. Nach Informationen der BBC soll die Mauer die vorhandenen Zäune nicht ersetzen, sondern an einem anderen Straßenabschnitt stehen. Am Montag hatten französische Lkw-Fahrer und Bauern die Hauptzufahrt nach Calais blockiert, als Protest gegen das Flüchtlingscamp. Schätzungen zufolge leben dort bis zu 9.000 Menschen. Nach einem Abkommen aus dem Jahr 2003 finden die britischen Grenzkontrollen bereits auf französischem Boden statt und umgekehrt.